Kommt ein Klopsi geflogen, macht dir einen Klopsi-Cast. Und er klopst fröhlich weiter, weil er dich damit bespaßt. Ja, das war doch schon mal sehr unterhaltsam. Oh, ich bin schon den ganzen Abend so müde, als hätte ich heute untertags ganz viel geschlafen und dann wäre ich wieder aufgewacht und wäre dann nur noch müder. Und dann war es aber gar nicht so. Und jetzt bin ich ganz kaputt und will einfach nur noch neben dir einschlafen. Generell war der Abend heute einfach total blöd, weil du nicht da warst. Oh, das ist doch nicht gut. Hören Sie, Nancy, das ist doch nicht gut. Und jetzt muss ich morgen auch noch arbeiten und fühle mich ganz ausgelaugt. Aber ich wollte ja nicht mehr so viel jammern. Ich wollte ja super tolle Sachen erzählen. Also je, ich habe heute meinen Weight Watchers perfekt eingehalten. Und werde es auch morgen perfekt einhalten. Und es gibt neue Weight Watchers Rezepte. Zum Beispiel Rindergulasch mit Waldpilzen und Kräuterspätzle. Das müsste ich wohl mal ausprobieren. Aber dafür, dass man da 10 Punkte hat und so ungefähr 1 Gramm von isst. Lohnt sich dieser Aufwand irgendwie nicht, finde ich. Aber nun, willst du machen? Messe nix. Ich muss auch mal wieder in meinem Fettiblog weiterschreiben, aber das mache ich erst, wenn ich wieder abgenommen habe, so als Belohnung dafür. Da gibt es ja ganz schön viele Sachen her, aber das kann man einfach alles nicht für eine Person kochen. Finde ich. So. Vielleicht solltest du einfach mal das dann auch essen. Ach, kleiner Scherz. Als ob du irgendwas essen würdest, was ich gekocht habe. Aber nun. Ich werde das irgendwann mal probieren. Und jetzt mache ich mir ganz viele Gedanken darüber, was ich mit meiner Haarfarbe machen soll und mit meinen Haaren. Weil ich gedacht habe, vielleicht schneide ich mir einen Pony. Und zu der Zeit, zu der du diesen Klopsi-Cast hier hörst, werden wir vermutlich schon am Telefon drüber gesprochen haben und du wirst gesagt haben, um Gottes Willen, das wirst du nicht gesagt haben, aber ach du Scheiße, niemals, das sieht doch kacke aus. Aber wer weiß. Vielleicht sieht das ja gar nicht so, das ist doch auch nicht. Ja, nun, und damit beende ich mal diesen Klopsi-Cast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich drauf, nachher mit dir zu sprechen. Und warum? Weil ich dich so arg liebe, mein Schatz. So arg. Tschüss. Adolf Hitler. Seitenscheitel-Swag, ja, ich bin ein Hipster. Häng grad im Ritz mit Karl Lagerfeld rum. Wer mich disst, ist entartete Kunst. Check mein Sextape, Gina Lisa von hinten. Bam, von mir gibt's nur Schwarz-Weiß-Fotos. Instagram. Ich bin im P1, bade in Kristall. Denn ich bin Adolf Hitler. Oh mein Gott, das ist er. Nein. Doch, doch. Man, ich schwöre, das ist er. Er sieht ihn rüber. Oh mein Gott, er guckt rüber. Ey, guck dir rüber. Er guckt dir rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat dich angelächelt. Ich hab's genau gesehen. Ja, ich bin's. Ich bin Adolf Hitler. Guck mal, ey, was macht er denn im Gebietler? Dann sieht er immer größer aus. Vielleicht drücken wir ihn wechselt. Oh mein Gott, lass ihn anfassen. Nein, traust du dich? Na klar. Ich koche auch nur mit Wasser. Ich bin Adolf Hitler. Der Star-Friseur. Camp, die Spinnen weben aus meinem Hitlerbart. Damit ich schick aussehe nach 70 Jahren Mittagsschlaf. Ich leg ne Hakenkreuzlein aus purem Speed. Hitler, ich ziehe was, was du nicht ziehst. Baby, du weißt, wenn ich mit meinem Finger schnipse, stehst du plus 2 auf Schindlers Liste. Mädchen, ich bin es wirklich. Nach der Party sieht der Club aus wie Dresden 45. Guck, wie ich den Porsche mit Menschenblut voll tanke. Die deutsche Antwort auf die Playboy-Menschen-Wolfschanze. I got bitches sucking on my lollipop. Ich werde angebetet, Nazi-Gott. Wer fährt im neuesten Ferrari vor? Snapback-Jacke aus dem Army-Store. Sonnenbrille, Ray-Ban, Charles Dior. Button, da, tell, da. Ah. Dolf Hitler. Nummer 1 Parteimitgliedsnummer. Der erste Österreicher auf dem Spiegelcover. Bis eben war die Party das letzte wie dieses Einhorn. Alle wollen gehen, doch plötzlich fliege ich durch das Zeittor. Ladies finden meine Quadratbart perfekt. Sie lieben Adolf Hitler, nenn es Aha-Effekt. Denn die Jeans sind so eng, dass man sieht, was ich denk. Spann die Muskeln an und die Knöpfe fliegen vom Hemd. Deine Großeltern kennen mich, frag sie, wer ich bin. Und jetzt hätte ich gerne Nase wie die Sphinx. Judenfrage, gute Frage. Nächste Frage.